Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir hören Stimmen. Ich bin Ben und ich möchte euch heute einen neuen Podcast vorstellen, und zwar einen ganz neuen, und der heißt Der will doch nur spielen. Außerdem gibt's heute eine Neuheit, denn obwohl dieser Podcast hier oder diese Folge ja schon immer sehr kurz ist, ist das gesamte bisherige Schaffenswerk von Der will doch nur spielen wahrscheinlich noch kürzer. Denn bisher sind nur 2 Folgen erschienen und jede Folge ist auch nur weniger als 1 Minute lang. Ihr habt also nicht viel Zeit zu investieren, um euch diesen Podcast anzuhören. Produziert wird Der will doch nur spielen von Johannes. Johannes schreibt über sich auf seiner Seite, dass er früher Kabarettprogramme organisiert und Kurzfilme produziert hat. Und ich denke, das merkt man dem Podcast auch an. Denn gerade wenn es um die Witze oder um das Timing geht, hat er schon ein sehr gutes Gespür dafür. Ja, aber worum geht's bei Der will doch nur spielen denn überhaupt? Ja, ganz einfach, Johannes parodiert Podcasts. Aber das Interessante daran ist, er parodiert Podcasts, die es eigentlich nicht gibt. Er schreibt zwar auf seiner Seite, dass er auch zukünftig plant, Podcasts zu parodieren, die wirklich existieren, aber bisher in den ersten 2 Folgen hat er sich 2 komplett neue Podcast-Konzepte ausgedacht, sehr ungewöhnliche Podcast-Konzepte, und hat nachgespielt, wie denn diese Podcasts klingen könnten. In der ersten Folge beispielsweise geht es um einen Suizid-Podcast und in der zweiten um einen Raucher-Podcast, und ich denke, da kommen wir auch schon direkt zu dem Punkt, für wen der Podcast geeignet sein könnte. Ich denke, ihr braucht schon ein bisschen schwarzen Humor. Johannes ist zwar keinesfalls pietätlos, aber wenn ihr doch allzu zart beseitet seid, dann ist der Podcast vielleicht nicht das Richtige für euch. Aber das dürft ihr natürlich auch für euch selbst entscheiden. Ich schwafel jetzt schon wieder länger, als Der will doch nur spielen überhaupt lang ist. Also los, geht rüber ins Blog, hört die beiden Folgen und macht euch ein eigenes Bild. Und gerade weil der Podcast so schnell vorbei ist, freut's mich natürlich umso mehr, dass Johannes sich bereit erklärt hat, uns exklusiv eine Folge zur Verfügung zu stellen, die bei ihm im Blog noch gar nicht erschienen ist. Die wird erst in ein paar Wochen erscheinen. Also, hier schon mal eine Hörprobe, exklusiv für Wir hören Stimmen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Bauchredner-Podcast. Heute habe ich auf meinem Schoß meine Bauchrednerpuppe, den Kai. Ein Hi. Und jetzt sag doch mal Hi, Kai. Nö. Ja, so ist er, der Kai. Und wie geht's dir denn so, Kai? Nicht so gut. Wieso geht's dir denn nicht so gut? Mir tut's im Bauch weh. Also, wenn ihr jetzt Blut geleckt habt, dann ab ins Blog zu Der will doch nur spielen. Die Internetadresse findet ihr hier auch bei Wir hören Stimmen verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ich denke, Johannes würde sich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Feedback da lasst und ein paar Kommentare schreibt. Das war's von mir, kurz und schmerzlos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.